Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Gerade ist ein fantastischer Sonnenuntergang draußen und ja, kann man eigentlich gar nicht so genießen, weil man nicht weiß, wie es auf der Welt weitergeht. Alles sehr traurig im Moment und boah, ihr müsstet das sehen, aber vielleicht habt ihr ja auch einen Balkon oder einen Garten, wo ihr gerade draußen sitzt um diese Uhrzeit. Wir haben 10 vor 7. Ja, ein bisschen kalt draußen noch, aber herrlich, herrlich. Ja, wie gesagt, das ist im Moment traurig, was auf dieser Welt passiert. Und ja, man kann sich versuchen oder nur versuchen, etwas abzulenken. Und ja, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Und hoffen wir mal, es gibt keinen dritten Weltkrieg, weil dann ist unsere Welt wirklich im Arsch. Mal ganz liebe Grüße an Frankie, mein Flügelmann aus Bockum. War die einzige Person, wo ich auf meiner Reha ja, mit zurechtgekommen bin. Und die anderen, ja, waren halt alle psychisch gestört und naja, war ja auch eine psychische Klinik für psychisch Kranke und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wollte euch nur mal eben einen, ja, ganz lieben Gruß aus Oldenburg senden und ja, ich hoffe, wir sehen uns oder wir hören, ja, wir hören uns und sehen uns die nächsten Jahre trotzdem weiter. Und ja, da fehlen einem wirklich die Worte, was passiert. Und da kann man auch wirklich etwas melancholisch werden. Aber naja, wie gesagt, ich wollte nur mal einen lieben Gruß rüber senden. Ich weiß, ich habe versprochen, mal einen längeren Podcast zu machen. Aber im Moment habe ich da keine Nerven für. Und ja, bleibt mir gewogen und ja, alles beschissen. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten oder wer auch sonst im Moment bei euch ist und bleibt mir gewogen. Ja, das war's. Have a nice day. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt. Euer aller Stadt. Ach ja, schon alles traurig. So, ich bin raus, so. Sonst rede ich wieder Sachen, die ich später bereue. Ciao.